ARD. Herzlich willkommen zu Dicky Dick Dickens. Schön, dass Sie dabei sind. Oh, Bimbam, es hat gepocht. Der bei uns etwas überstrapazierte Familienspruch wurde mit Dicky Dick Dickens in die Welt gesendet und war bald in aller Munde. Erst Ende der 70er Jahre sorgte Didi Hallervorden mit seinem lautmalerischen Türglocken Palim Palim für Ablösung. Hören Sie nun, wer bei wem anklopft und warum das nicht immer erfreulich ist. Seien Sie gespannt. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem Bannerträger des amerikanischen Verbrechertums. Dicky Dick Dickens, dem zornigen jungen Mann der 20er Jahre. Dicky Dick Dickens, dessen listengeschwängerte Abenteuer einen ganzen Erdteil in Staunen versetzte. Oh! Das war das Staunen. Sie hören die Geschichte des Mannes, den sogar die 1 Meter und 87 Zentimeter dicken Mauern des Stadtgefängnisses von Chicago nicht in ihrem Innern zu halten imstande waren. Unter dem Namen Poltimbrook als Bigamist inhaftiert, floh er vor dem drohenden Zugriff seiner angeblichen Ehefrau Margaret Poltimbrook. Unterstützt von der unfreiwilligen Hilfe des Gefängnispsychiaters Dr. Summerbird gelang ihm die Flucht aus den Kerkermauern. Eine Tat, zu der sowohl Klugheit und Ausdauer als auch Nerven gehörten. Doch Nerven, das wissen wir, hatte Dicky Dick Dickens. Seine nahezu übernatürliche Nervenkraft war es bekanntlich ja auch, die seinen Namen um die weite Welt getragen hat. Nicht umsonst nennt eines der größten pharmazeutischen Werke seinen Beruhigungstrank Dicky Dick Dickens Tonicum. Dididito. Ruhe sanft mit dem berühmten, vieltausendfach bewährten, allseitig empfohlenen Dicky Dick Dickens Tonicum. Dididito. Dreimal täglich einen Teelöffel vor den Mahlzeiten. Auch als Pflanzenschutzmittel verwendbar. Tja, die Nerven. Wenn wir auch heute im Zeitalter des Düsenantriebs und des Elektrorasierers allzumal über starke Nervenkraft verfügen müssen, so waren es in jenen Tagen, wie hervorragende Kenner der Epoche immer wieder bestätigen, vorzugsweise die Bürger des schönen Chicago, die ihre Nerven strapazierfähig halten mussten. Denn hier war, wie eine sprichwörtliche Redewendung aus dem Spanischen besagt, der Teufel los. Über dieses ins Essentielle hineinragende Thema unterhielten sich seinerzeit auch der Bezirksstaatsanwalt von Chicago mit dem neu ernannten Chefkommissar Lionel McKenzie. Es ist ein hartes Stück Arbeit, das vor Ihnen liegt, mein lieber McKenzie. In Chicago ist der Teufel los. Sie sehen, meine lieben Hörer, sogar der Herr Bezirksstaatsanwalt war über die Lage informiert. Um hier aufzuräumen, brauchen Sie Nerven, stark wie Ankerketten. Hab ich. Meine Devise lautet, mit Ruhe und Vernunft regelt sich auf die Dauer alles von selbst. Am besten, man hat gar keine Nerven, da kann man sie auch nicht verlieren. Also Ihr Vorgänger, Kommissar Hillbilly, hat es vorgezogen, sich versetzen zu lassen. Nach Dizzy Village in Cleanland. Na, dort soll es auch ziemlich hoch hergehen. Ich fürchte, da kommt er vom Regen in die Traufe. Das war sein eigener Wunsch. Darf ich Sie jetzt mit Ihrem Assistenten bekannt machen? Sergeant Martin! Hey! Jawohl, bitte, Herr Bezirksstaatsanwalt. Ich möchte Sie Chefkommissar Lionel McKenzie vorstellen. Freue mich sehr, Herr Chefkommissar. Hey. Habe ich schon viel von Ihnen gehört. Sprechen alle Sergeanten in Chicago so laut? Ich bedauere, dieser ist der lauteste. So, na jetzt verstehe ich auch, warum sich Kommissar Hillbilly versetzen ließ. Herr Chefkommissar, ich hätte auch schon unseren ersten Auftrag. Und tüchtig ist er auch noch. Oh, und wie? Der Direktor des Stadtgefängnisses telefoniert seit einer Stunde wie wild hinter Ihnen her. Das weiß ich. Ich habe vorhin selbst mit ihm gesprochen und ihm gesagt, dass ich nicht zu Hause bin. Was will er denn noch? Er möchte sich mit Ihnen unterhalten, denke ich. Es handelt sich um einen dringenden Fall. Einer seiner Häftlinge ist ausgebrochen. Was schon wieder? Ist ja furchtbar. Na, wenn schon. Dann spart er das Verpflegungsgeld. $2 pro Tag. Macht im Jahr $720. Der Häftling sollte nur ein halbes Jahr sitzen. So, na, da lohnt sich das vielleicht nicht. Also, wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, lieber McKenzie, besuchen Sie den Gefängnisdirektor. Er hat einen ausgezeichneten Rotwein. So? Na, das muss einem doch gesagt werden. Also, dann wollen wir uns mal beeilen, Martin. Jawohl, Herr Kommissar! Ja. Der aufmerksame Hörer, wir schätzen uns dessen gewiss, ahnt bereits, warum der Gefängnisdirektor den Chefkommissar zu sprechen wünscht. Wegen des entflohenen Strafgefangenen Maxim F. Poltimbrook, alias Dickie Dick Dickens. Just zur selben Minute, da Chefkommissar Lionel McKenzie seinen behäbigen Körper in den Fond des Dienstwagens quetschte, um dem Rotwein des Herrn Gefängnisdirektors entgegenzurollen, stoppte ein Auto der Gefängnisverwaltung vor dem Haus von Dickie Dick Dickens. Ein Mann stieg aus, schritt behenden Fußes die Stiegen zur Haustür empor und klingelte. Oh, oh, Dick! Ja, ach, Effi, mein Schatz, da bin ich. So, was du? Oh, hallo, Oberkreckel! Hm? Monko! Ja? Kommt her! Dick ist wieder da! Siehst du, Effi, was habe ich gesagt? Unser Dick schafft alles. Oh. Daumen, Jungs. Ja, Tag, Oberkreckel. Ja, der Herr Dickens aus dem Kerker befreit hat noch keinen gereut. Ich hoffe, Sie sind wenigstens vorwärts aus dem Gefängnistor getreten. Vorwärts? Moment mal, ich glaube, ich habe dem Doktor die Tür aufgemacht und ich bin selber mit rückwärts gegangen. Um Himmels Willen, wenn man rückwärts aus einem Haus tritt, kehrt man dorthin zurück und zwar innerhalb einer Frist von 3 Jahren, 3 Monaten, 3 Wochen und 3 Tagen. Lass uns doch mit deinem Blödsinn in Ruhe, Bonko, zum Teufel auch. Sein Aberglaube wird von Tag zu Tag schlimmer. Lass ihn nicht wirr machen, Jungchen. Hauptsache, du bist da. Und ein wunderschönes Auto hast du mitgebracht. Ja, ja, das gehört der Gefängnisverwaltung. Sieh mal an, von unseren Steuergroschen kauft man solche Autos. Deswegen habe ich es ja mitgenommen. Ach, Bonke, tu mir einen Gefallen. Ja, gerne. Hier ist der Autoschlüssel. Fahr den Wagen in die Garage. Ich möchte nicht, dass man ihn vor unserem Haus entdeckt. Dann bekämen wir zu schnell Besuch von der Polizei. Und Opa Keckel, du rufst Mr. Sträubenguss an und bittest ihn sofort, hierher zu kommen. Wir müssen beschließen, was jetzt zu tun ist. Aber mein Jungchen, du setz dich erst mal. Und erzähle, was du erlebt hast. Wir zerspringen vor Neugier. Oh, da haben wir dir richtig ordentlich die Daumen gehalten. Ach, und ich habe letzte Nacht die Fenster geputzt. Sie wissen ja, das Glücke deinen Freunden lacht, putzt Fenster du um Mitternacht. Quatsch. Kein Quatsch. Aber erzählen Sie doch, Meister, wie sind Sie aus dem Kasten herausgekommen? Oh, das war ganz einfach im Prinzip. Heutzutage hat's doch kein Verbrecher so leicht wie der psychisch Anormale, nicht? Und wenn du deinen Bruder umbringst, wird niemand dabei was finden, wenn sich rechtzeitig ein psychiatrischer Gutachter einstellt, der verkündet, dass du, sagen wir mal, aufgrund einer verlorenen Tischtennispartie einen manischen Bruderkomplex hast. Man bescheinigt dir einen leichten Dachschaden und entlässt dich mit den besten Wünschen. Dass du deinen zweiten Bruder vielleicht auch noch umbringst, erscheint, so meint man, höchst unwahrscheinlich, da du mit ihm ja nie Tischtennis gespielt hast. Aber du hast recht, mein Jungchen, so ist es. Ja, eben. Und deswegen habe ich den Gefängnisleuten auch den psychisch Anormalen vorgespielt und schon entdeckte Dr. Summerbird in mir ein lohnendes Studienobjekt. Er lud mich zu einer Autofahrt ein. Das hatte ich so arrangiert, wisst ihr? Sehr geschickt. Und während der Fahrt haben Sie ihn... Nein, der lebt noch. So einfach ging es nicht. Aber das Ende vom Lied war, dass die Polizei von Wilderbitch Mr. Summerbird verhaftet hat. Großartig, ja, weil er sich nicht ausweisen konnte. Ja, und du? Ja, ich konnte mich ausweisen. Mit seinen Papieren, die ich vorsorglich geklaut habe. Oh, Dick, du bist groß. Ja, komm endlich mal die Richtigen in den Bau. Ja, na, lach nicht zu früh, Opa Kreckel. Ich fürchte, das Vergnügen ist nicht von langer Dauer. Der Irrtum muss sich bald herausstellen. Wir müssen also schnell handeln, sonst wird uns die Suppe versalzen. Mit dieser Befürchtung hatte Dickie Dick Dickens, wie schon so oft in seinem Leben, recht. Nicht nur, dass Chefkommissar Lionel McKenzie auf dem Weg zum Gefängnis war, nein, auch an anderer Stelle rumorte die Macht des Schicksals unheilvoll. Die unserem Freund Dickens angeblich zugetraute Margaret Poltingbrook, genannt Captain Maggie, einziger weiblicher Walfangkapitän der Welt, war 2 Tage früher als vorgesehen aus New York zurückgekehrt. Kreuzpotz, Wolkenbruch, Kautabak und Pflaumenmus. Mit diesem zarten Fluch auf den Lippen betrat die rüstige Dame das Büro der ehrenamtlichen Vorsitzenden der Chicagoer Frauenverbände, Mrs. Edwina Schrushobber. Da werden ja die Wasserratten in der Pfanne verrückt. Aber meine liebe, beste Mrs. Poltingbrook, warum so echauffiert? Will mich echauffieren? Habe Gründe. Aber, was tun Sie überhaupt in Chicago? Ich denke, Sie sind in New York bei Ihrer Reederei. Ach, sprechen Sie mir nicht von meiner Reederei. Diese Lumpen, diese Lumpeslumpen. Sie haben mich entlassen. Entlassen? Weil ich vom vorgeschriebenen Kurs abgewichen bin, anstatt deren lausige, stinkende Wale zu fangen. Aber sowas. Potzblitz, als ob das ein Grund wäre, einen alten, verdienten Seemann auf die Straße zu setzen. Aber meine Gute, trösten Sie sich. Was soll Ihnen Ihr Beruf, wenn Sie Ihren Lebensinhalt gewonnen haben? In 2 Tagen wird Ihr Mann aus der Haft entlassen und ein neues Leben beginnt an seiner Seite. Ein Dreck beginnt, aber kein neues Leben. Was? Ich komme eben vom Gefängnis. Wissen Sie, was mir der Esel von einem Direktor sagte? Na? Mein Ehemann, Maxim F. Poltingbrook, ist heute Morgen in aller Stille ausgebrochen. Ach du meine Güte. Ja. Wahrscheinlich will er sich vor der Ehe drücken, der Halunke. Will sein Luderleben weiterführen mit der anderen Frau. Oh, das glaube ich nicht. Ja. Ich habe ja selbst mit ihr gesprochen. Effi heißt sie und hat ein sanftes Wesen. Sie kennen die Frauen nicht. Frauen sind falsch. Ich weiß das. Bin selbst eine. Aber. Ach, wenn dieses Weib doch 5 Hälse hätte, dann machte das Erdrosseln mehr Spaß. Aber das muss doch nicht sein. Aber was sagten Sie da, Schrußhaberchen? Sie haben mit ihr gesprochen? Aber gewiss doch. Wo? Nun, in Ihrem Heim. Sie wissen also, wo sie wohnt? Sonst hätte ich sie schwerlich besuchen können. Na, worauf warten wir? Äußerste Kraft voraus. Und ich sage Ihnen, wenn er bei ihr ist, breche ich ihm beiden das Genick. Und wenn nicht, begnüge ich mich mit ihr. Ach, nicht so schnell, nicht so schnell. Zur gleichen Zeit, da Captain Maggie ihren nach Lage der Dinge berechtigten Zorn bei Mrs. Shrewsober ablud, schüttelte der Gefängnispsychiater Dr. Summerbird dem neuen Chefkommissar Lionel McKenzie sein Herz aus. Stellen Sie sich bloß diese Frechheit vor, Herr Chefkommissar. Nicht nur, dass dieser Poltingbrook meinem Begleiter die Pistole aus der Tasche stiehlt. Nein, er entwendet auch meine Ausweispapiere und redet dann dem Polizeileutnant ein, er sei Dr. Sommerbär und ich ein Vagabund. Und kein Mensch weit und breit, der sich schämt. Der Mann hat jedenfalls Humor. Ich habe den Irrtum natürlich so schnell wie möglich aufgeklärt. Sonst säße Dr. Summerbird immer noch in Wilder Beach hinter Gitter. Mein lieber Herr Direktor, ich will mich sofort in den Ruhestand versetzen lassen, wenn das kein ganz ausgekochtes Vöglein war, das Ihnen da entflogen ist. Wie meinen Sie? Das ist doch kein harmloser Bigamist, wie Sie glauben. Ja, aber ich kenne doch die Anklage. Na, trotzdem ist es keiner. Lassen Sie mal Fotos und Fingerabdrücke von dem Herrn kommen. Ich wette, wir finden ihn im Verbrecheralbum wieder. Fotos, Fingerabdrücke, ich fürchte, die haben wir gar nicht. Oh. Naja, in normalen Zeiten nehmen wir natürlich von allen Häftlingen Fingerabdrücke und so weiter und so weiter. Aber Sie wissen ja selbst, was jetzt in Chicago los ist. Täglich über ein Dutzend Neuzugänge. Da können wir uns mit kleinen Bigamisten nicht lange aufhalten. Ja, ich sagte Ihnen ja schon, das ist kein kleiner Bigamist. Ja, aber das fürchte ich auch. Na, bitte, so ist diese Geschichte vermutlich am besten geregelt. Sie seien Sie froh, dass Sie den Mann los sind. Ja. Man soll diesen Menschen ihren Willen lassen, dann hat man am wenigsten Scherer. Haben Sie schönen Dank für den guten Rotwein. Ich darf doch noch schnell austrinken. Aber ja? Bitte. Ach ja, also kommen Sie, Sergeant Martin. Na, was haben Sie denn? Herr Chefkommissar, ich überlege. Ja, das steht Ihnen aber gut. Die Frechheit, die der Mann besitzt, der Humor und die Geschicklichkeit, einem Polizisten die Pistole aus der Tasche zu stehlen, also das hat bis jetzt nur ein einziger gewagt. Dicke Dickens. Also nun graben Sie mal keine toten Hunde aus, lieber Freund. Ja, ich war ja selbst dabei, als wir Dickens erledigt haben. Aber verstehen Sie, Herr Chefkommissar, wir wussten nicht, wie er aussieht. Wir haben ihn nie zu Gesicht bekommen. Es könnte doch sein, dass der... Was wollen Sie eigentlich von mir? Sie hantieren hier mit Vermutungen herum. Wollen Sie mir ohne zur Arbeit machen? Dickens gibt's nicht mehr und damit basta. Also, Wiedersehen, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Da fällt mir noch was ein, Herr Chefkommissar. Ja, bitte. Poltingbrook hat mir mal ein Geständnis abgelegt. Ich habe ihm damals nicht geglaubt, habe ihn für verrückt gehalten. Ja, da haben Sie sich täuschen lassen. Poltingbrook war nicht geistesgestört. Er hat nur simuliert. Welches Geständnis war das denn? Er sagte, er wäre gar nicht Poltingbrook. Nein. Sondern Dickie Dick Dickens. Na, da können wir uns ja gratulieren. Och, sag schon, Martin, was haben Sie uns da eingebrockt? Herr Chefkommissar. Jetzt bleibt uns gar nichts anderes mehr übrig, als der Sache nachzugehen. Mhm. Haben Sie zufällig die Adresse von diesem Poldingbrock? Ja, die müsste sich in den Akten finden. Na fein. Na, also, nun machen wir mal ein bisschen Alarm, ja, sag schon, Martin. Alarm? Aber ja, mit dem größten Vergnügen. Alarm! Alarm! Diese Episode, so geringfügig sie auch scheinen mag, widerlegt so manches Böse, das mitunter von der Polizei behauptet wird. So erlebten wir doch mit eigenem Ohr, dass Polizisten aus gegebenen Fakten durchaus richtige Schlüsse zu ziehen vermögen. Was beweist, dass Beamte, wenn es auch meist widerwillig geschieht, sehr wohl zu denken imstande sind. 2 Minuten später ertönt im Bereitschaftsraum der Polizeieinsatzgruppen 3 und 4 das Alarmsignal. 50 Beamte ließen erstaunt ihre Spielkarten und Butterbrote sinken und folgten dann dem Kommando des Einsatzgruppenleiters. Alarm! An die Waffen! Ohne Tritt folgen! Zur gleichen Minute klingelte bei Dicky Dick Dickens die Haustürglocke. Ja, bitte? Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, Sie kennen mich noch. Ach, Mrs. Shrewsbury. Ja, und ich bringe lieben Besuch mit. Darf ich vorstellen? Mrs. Poldingbrook, die Ältere, Mrs. Poldingbrook, die Jüngere. Guten Tag, mein Kind. Ist unser Mann da? Um Himmels Willen, wie kommen Sie denn hierher? Was wollen Sie hier? Nach dem rechten Sehen, meine Liebe. Die Dinge wieder ins Lot bringen. Ach, reden Sie nicht lange, Schrußhobberchen. Das Reden ist der Feind der Tat. Also, mein Fräulein, wo ist unser Gemeinsamer? Tut mir leid, aber ich weiß nicht, von wem Sie sprechen. Lass gut sein, Effi. Da ist er ja. Die Kapitänin soll reinkommen und die Frauenverbandsdame auch. Hab ich mir's nicht gedacht. Oh, schnöde ist die Welt. Pfui über dich, Maxim. Oh weh, die Kapitänin. Und ich habe heute früh Haferflocken gegessen. Haferflocken, Gefahrenlocken. Mögen Sie vielleicht eine Tasse Tee? Wer ist denn dieses Würstchen? Das ist Bunker, ein Freund von mir. Und das ist Opa Kreckel. Hallo. Mr. Joshua Benedikt Streubus, Mrs. Schrußhauber und Kapitän Poldingbrock. Ich freue mich. Ja, so, nachdem wir nun die Vorstellerei beendet haben, können wir uns ja auch setzen. Und ein Tässchen Tee. Also ja, in drei Teufelsnamen, damit dieser Trottel endlich Ruhe gibt. Wundervoll. Ich komme mit in die Küche, Effi. Ja. Sie braten das Wasser, ich male den Tee. Im gleichen Moment brausten 5 Polizeimannschaftswagen mit je 10 Mann Besatzung aus dem Tor des Polizeipräsidiums und jagten mit Höchstgeschwindigkeit ihrem Ziel entgegen. Das Ziel war Dicky Dick Dickens malerisches Haus am Rande der Stadt. Dickys Leute aber ahnten nichts von dem nahenden Verhängnis. Na, Bonko, da hast du dich ja mächtig ins Zeug gelegt mit deinem Tee, hm? Mhm. Da steckt doch wieder irgendein Aberglaube dahinter. Hm? Hat es was zu bedeuten, wenn man Tee trinkt? Ach, das nicht, nein. Aber es hat etwas zu bedeuten, wenn man Tee trinkt, der mit Strychnin gewürzt ist. Wo haben wir denn unser Strychnin, Effi? In der Speisekammer natürlich. Neben dem Vanillepudding. Richtig, ja, da ist es ja. Es geht doch nichts über einen geordneten Haushalt. Mhm. Glauben Sie mir, Effi, eine Prise von diesem Zeug in die Tasse der Frau Kapitän und das ganze Problem ist auf das zufriedenstellendste gelöst. Während sich die Wagenkolonne der Polizei die South Michigan Avenue entlangrasend dem John G. Schitt Aquarium näherte, versuchte Dicky Dick Dickens seiner gewichtigen Besucherin zu erklären, dass er nichts mit ihrem Ehemann Maxim F. Poldingbrook gemeinsam habe, es sei denn seine Personalpapiere. Verstehen Sie doch, Captain, ich bin nicht Ihr Maxim, ich habe nur seine Ausweispapiere erworben. Eine Offenbarung, die aber bei Margaret Poldingbrook durchaus nicht die von Dick bezweckte Wirkung erzielte. Das ist aber wieder typisch für dich, Maxim. Jetzt leugnest du sogar, du selbst zu sein. Aber ich bin... Bloß, weil du zu feige bist, mich glücklich zu machen. Ja, ja. Nein, nein, nein, mein Kleiner, so billig kommst du mir nicht davon. Ja. Sind ja faule Ausreden. Hier ist der Tee. Bitte schön, gnädige Frau Käpt'n, wohlbekommt's. Ja. Die Welt wird Ihnen in einem ganz anderen Licht erscheinen, wenn Sie erst mal von diesem köstlichen Tee genippt haben. Ach, Quatschkopf. Aber gib her, das Reden hat mich durstig gemacht. Etwas Zucker und Milch. Oh, Bimbam, es hat gepocht. Ich hätte es für eine Glocke gehalten. Und das wird der Gasmann sein. Das ist nicht der Gasmann. Bonko. Ja, Chef? Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Wagen von der Gefängnisverwaltung in die Garage stellen. Oh, ich bitte um Vergebung, Chef, das habe ich vergessen. Na, Esel, jetzt haben wir den Salat, sie haben den Wagen entdeckt. Wer? Da guckt doch zum Fenster raus, die Polizei. Du liebes Bisschen, tatsächlich. Polizei steht vor der Tür, Strafe gibt es bald dafür. Ja, will denn keiner von euch Marionetten die Tür aufmachen? Nur los, mal Dalli Dalli. Hilft ja nichts, mein Jungchen. Machen wir auf, ehe sie uns die Tür einbrechen. Also, na schön, Opa. Ja, ja, was wollen Sie? Polizei, darf man eintreten? Guten Tag, Polizist. Ja, beinahe schon mit Ihnen gerechnet. Oh, ich störe wohl beim Tee. Tut mir leid, aber die Pflicht... Naja, natürlich, natürlich, Herr Wachtmeister. Was gibt's denn? Ich komme wegen des Autos, das vor Ihrem Haus steht. Ja, und? Gehört der Wagen Ihnen? Naja, also, nein, nicht direkt. Wieso? Stimmt was nicht mit ihm? Allerdings, mein Herr, und ich denke, Sie sollten das wissen. Sie müssen doch die Gesetze kennen. Die Strafen für diese Delikte werden ständig härter, aber es gibt immer wieder Leute, die ihre Autos falsch parken. Ach so, jetzt ums Parken handelt es sich. Was haben denn Sie gedacht? Gerade nicht, nee, ich bin nur etwas verwundert, denn mein Wagen steht doch richtig. Ach, ich fürchte, es wird mein Wägelchen sein. Meinen Sie den grauen Chrysler, Herr Wachtmeister? Ja. Ach, es ist doch immer wieder dasselbe Leid mit mir. Die Straßenverkehrsordnung ist auch viel zu kompliziert für eine einfache Frau wie mich. Werden Sie mich jetzt anzeigen? Na, ich will noch mal ein Auge zudrücken. Aber stellen Sie bitte den Wagen woanders ab. Ach, vielen Dank. Ach ja, so ist das Leben. Kaum sitzt man, da muss man schon wieder hoch. Aber ich kann Ihnen das ja abnehmen, gnädige Frau. Geben Sie mir den Autoschlüssel, ich stelle den Wagen auf den Parkplatz. Oh, das ist aber sehr liebenswürdig, ja. Mr. Portingbrook. Herzlichen Dank. Aber keine Ursache. Ja, dann auf Wiedersehen, meine Herren. Ja, ich gehe mit Ihnen hinaus, Herr Wachtmeister. Ich gehe mit Effi. Ja? Du wolltest doch immer wissen, wo der kleine Parkplatz ist, den ich entdeckt habe. Na, komm, ich zeige ihn dir. Während Dick, Effi und der Wachtmeister das Haus verließen, war die Wagenkolonne der Polizei nur noch wenige Kilometer entfernt. Genau genommen 2335 Meter und 16 Zentimeter. Schon streckte das Verhängnis seine motorisierten Krallenfinger nach Dicky Dick Dickens aus. Doch er, der sonst so instinktsichere, ahnte nicht, dass für ihn jetzt jede Sekunde unermesslich kostbar war. Ah, da drüben steht ja der Wagen. Direkt unter dem Parkverbot. Das ist ja sowas aber auch. Komm, Effi, steig ein. Was hast du nur, Dick? Komm. Warum soll ich denn einsteigen? Sie brauchen den Wagen ja nur auf die andere Straßenseite zu setzen. Ja, ja, ich kenne da einen kleinen Parkplatz gleich um die Ecke, da kann er auch nachts stehen. Oh, da kommen Kollegen von mir. Ja, ja, sicherlich ein Verkehrsunfall, wie? Wahrscheinlich. Mhm. Ah, Sie kommen hier die Straße entlang, dann fahren Sie mal los, damit die Straße frei wird. Ja, aber gern, gern. Auf Wiedersehen, Wachtmeister. Aber Sie lassen Ihren Tee ja kalt werden, liebe Frau Kapitänin. Mögen Sie ihn nicht? Zu wenig Zucker? Ach, was sollen wir Zucker? Haben Sie denn keine Zitrone? Zitrone? Oh, das hätten Sie doch gleich sagen können, dann wären Sie jetzt schon... Habe ich da nicht eben Polizeiautos gehört? Oh, die sind wohl vorbeigefahren. Sie waren nicht vorbeigefahren. Sie standen vor der Tür. Chefkommissar Lionel McKenzie mit einem Aufgebot von 50 Polizisten. Sie umzingelten das Haus. Hielten es von der Umwelt so hermetisch abgeschlossen, dass es Dicky Dick Dickens, selbst wenn er es gewollt hätte, nicht gelungen wäre, in sein Heim zurückzukehren. Wie groß aber war des Chefkommissars Enttäuschung, als er feststellen musste, dass der Vogel Dicky Dick Dickens wieder einmal direkt vor der Nase der Polizei davongeflogen war. Aber er hatte immerhin ein rundes halbes Dutzend Menschen, an denen er sich schadlos halten konnte. Aha! Die Freunde von Dicky Dick Dings. Na schön. Der Einfachheit halber werden wir sie alle verhaften. Ja, Moment, Herr Polizei. Ich bin ehrlicher Brillantenhändler. Also, ich habe meine Führungszeugnisse bei mir. Darauf komme ich in 3 Wochen zurück. Ja, was wollen Sie denn von mir? Ich bin doch gar nicht von hier. Ist ja noch schlimmer. Ich bin doch ganz bestimmt ein Harmloser. Da nehme ich Sie ja mit. Also, ich muss doch stark bitten. Es ist durch und durch ungehörig, mir eine Freundschaft mit einem Verbrecher zuzumuten. Na, Sie hätten nur allen anders still zu sein, Mrs. Schroeshopper. So. Haben Sie Mr. Dickens nicht dauernd im Gefängnis besucht? Ist das wahr? Na, haben Sie sich nicht beim Gefängnisdirektor für seine Freilassung eingesetzt? Ja, schon, aber... Ist das nicht Ihr Auto, mit dem er sich jetzt wieder aus dem Staub gemacht hat? Was? Na, nun sehen Sie. Mrs. Schroeshopper, ich verhafte Sie wegen Mithilfe zur Flucht eines Häftlings aus der Strafanstalt von Chicago sowie wissentlicher irreführender Gefängnisverwaltung. Ich gehe denn schon. Die anderen Herrschaften werden wegen dringenden Verdachtes des gleichen Tatbestandes vorläufig festgenommen. Oder was? Los, Leute, Handschellen abführen. Ich habe keine Handschellen. Schlag und Wolkenbruch. Eine idiotische Stadt ist diese Chicago. Man kommt nicht einmal dazu, in Ruhe eine Tasse Tee zu trinken. So lernten neben Dickys Freunden auch Captain Maggie und Mrs. Edwina Schroeshopper die gut geheizten Zellen des Chicagoer Stadtgefängnisses von innen kennen. In seinen Memoiren, die Dicky Dick Dickens 13 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing geschrieben hat und die in 14 Fremdsprachen übersetzt worden sind, bezeichnet er die Verhaftung von Mrs. Edwina Schroeshopper als einen zu Herzen gehenden Beweis polizeilicher Unbestechlichkeit. Wenn alle Polizisten, so schreibt er, so pflichtgetreu und diensteifrig handelten, gäbe es bald kaum mehr ehrliche Menschen mehr auf unserer Welt. Damit, meine Damen und Herren, endet das 4. Abenteuer von Dicky Dick Dickens nach seiner Inhaftierung. Er stand nun allein, völlig allein, von der hartherzigen Polizei seiner Freunde und Mitarbeiter beraubt. Nur seine treu ergebene Braut und Frau, Effie Marconi, zur Seite. Was wird er tun? Dürfen wir darauf hoffen, dass er seine Lieben aus der Staatsgewalt befreit? Versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago. Dicky Dick Dickens